Manchmal spürt man nicht vernünftig, wenn man ohne Klugheit und reifliche Überlegung oder wegen Dingen von geringer Bedeutung schwört. Das Schwur ist etwas Wichtiges, etwas Bedeutendes, wenn man Gott selber anruft, als Zeugen anruft, auf die Wahrhaftigkeit Gottes beruft. Also kann man nicht in kleinen Dingen, unbedeutenden Dingen einen Schwur ablegen. Oder eben gegen die Klugheit ohne reifliche Überlegung. Das gilt dann auch für Gelübde, Versprechen Gott gegenüber, die irgendwo kommen. Ja, Schluss.